With our theme about being the house of the Lord. Wir machen weiter mit unserem Thema, dass wir das Haus Gottes sind. And if people talked about our church across the country. Und angenommen, wenn Leute würden über unsere Gemeinde reden. And they say, have you ever been to CEG? Und sich fragen, wart ihr schon mal in der CEG? What would I want them to say about our church? Was würden wir wollen, was die Leute über uns sagen? I would like them to say this. Ich möchte, dass sie Folgendes sagen. That church. Diese Gemeinde. They have such a revelation of the house. Die haben so eine Offenbarung davon, was es bedeutet, the house. Im Haus zu sein. Das Haus. We are the house. Wir sind das Haus. We are spiritual pieces and parts of a house, of the house of the Lord. Wir sind geistige Teile eines Hauses, Gottes Haus. There is an open heaven. Es gibt einen offenen Himmel. We are a house of priests. Wir sind ein Haus voller Priester. Absolutely nothing between us and God. Es gibt einfach überhaupt keine Barrieren zwischen uns und Gott. Except things that we experience that we don't have to. Außer Dinge, die wir selbst in den Weg stellen. So if you go to slide, sorry about that. My goodness gracious. Go to slide 18. There's five things I mentioned last week that rob us of our confidence to access God. Ich habe letzte Woche Dinge erwähnt, die uns unser Vertrauen wegnehmen zu Gott. One was willful unbelief. Das erste war bewusster Unglaube. And if you're willfully unbelieving, you're probably not saved. Also wahrscheinlich, wenn du bewusst nicht an Gott glaubst, dann bist du wahrscheinlich auch nicht gläubig. Number two. Zweitens. A lack of knowledge. Unwissen. I don't even know that I have access to God. Ich weiß überhaupt nicht, dass ich Zugang zu Gott habe. Number three. Drittens. An unforgiving heart. Ein Herz, das nicht vergeben kann. Which just grieves the spirit in me. Das einfach den Geist in mir trübt. And just blocks me. Und das mich blockiert. Even though heaven's open. Obwohl der Himmel offen wäre. From accessing God. Ich finde keinen Zugang zu Gott. Number four, a fear of rejection. Viertens, die Angst vor Zurückweisung. And if I come to God, my heart is already condemning me. I feel so like he doesn't want me. Wenn ich vor Gott trete, dann stelle ich mir vor, dass er mich eh gar nicht will und ich verurteile mich schon selbst. Number five. Fünftens, dead works. Tote Werke. Dead works are anything I do for God so that he would love me. Also alles, was ich für Gott tue, damit er mich liebt. It's just dead. Das ist einfach tot. God wants to deliver me. So number six tonight comes from a movie. We won't mention it right now. You can turn this off. It comes from a famous movie in the States. Also der sechste Punkt, den ich heute hinzufügen möchte, der kommt aus einem Film, einem amerikanischen Film. I won't mention the name of the movie yet, but it's listed as the 38th greatest movie ever made. Und dieser Film steht auf der Liste der besten Filme aller Zeiten auf Nummer 38. It's a funny movie. Es ist ein lustiger Film. We've watched it many times. Wir haben schon so oft gesehen. And this movie, more than any other movie, people have quoted from it. Und mehr als bei anderen Filmen sind einfach viele Zitate draus genommen worden. I've quoted from it many times while preaching and no one knew it. Ich habe auch schon einige Zitate für Predigten verwendet Except und niemand ist draufgekommen. Except the people who watched the movie started laughing. Aber nur die Leute, die den Film kennen, sind da draufgekommen. And so the title of the message tonight is in the movie. Also der Titel für die heutige Predigt kommt and aus dem Film. I have a little scene from the movie. Ich habe eine kleine Szene da mitgebracht aus dem Film. Let's play the first video. It's our theme, get used to disappointment. Das ist unser Thema heute, gewöhn dich an Enttäuschungen. This is the sixth thing that can really rob me of my confidence before God. Das ist die sechste Sache, die mir wirklich mein Vertrauen zu Gott wegnehmen kann. Life is so full of disappointment, it's unbelievable. Das Leben ist so voller Enttäuschungen, das gibt's gar nicht. From little disappointments to huge disappointments. Von kleinen Enttäuschungen zu riesigen Enttäuschungen. From going into the refrigerator in the morning. Den Kühlschrank in der Früh aufzumachen. And realize your wife, she ate the last whatever, you know. Und draufzukommen, meine Frau hat das letzte irgendwas gegessen. Yogurt. There's no more yogurt. I mean, es gibt keinen Joghurt mehr. There's no more milk. Keine Milch. Did she drink the last of the almond milk? Sie hat die letzte Milch getrunken. Little disappointments. Life is full of disappointments. Das Leben ist voller kleinen Enttäuschungen. You look out the window and it's raining. Du schaust beim Fenster raus und es regnet. Or it's snowing. Oder es schneit. It's just full. We are dealing with disappointment all day long. Wir behandeln den ganzen Tag irgendwelche Enttäuschungen. There's nothing wrong with being disappointed. Und es gibt nichts Falsches daran, enttäuscht zu sein. It just simply means things didn't work out like you wanted or expected. Es heißt einfach nur, Dinge sind nicht so ausgegangen, wie du es eigentlich wolltest. Yeah, or expected. Oder erwartet hast. And you're just disappointed. Und du bist einfach enttäuscht. But disappointment can turn into despair. Aber die Enttäuschung kann in Verzweiflung umschlagen. And then from despair it can go into depression or the other way around. Depression and then despair. Und von Verzweiflung kann es in Depression umschlagen oder auch wieder zurück von Depression in Verzweiflung. It can make me sick. Es kann mich wirklich krank machen. It can also turn into a root of bitterness. Es kann auch wirklich zu Bitterkeit führen. And really destroy my life. Und mein Leben zerstören. And rob me of my confidence that I can access God. Und mir mein Vertrauen wegnehmen, dass ich jederzeit zu Gott gehen kann. So let's go to slide one. A few things that disappoint me. Also ein paar Dinge, die mich enttäuschen. Disappointed with myself. Die Enttäuschung mit mir selbst. I had so many people come up to me this morning and said, "Oh my gosh, when you said that." Ich habe so viele Leute gehabt, die heute früh zu mir gekommen sind und gesagt haben, "Oh, wenn du, wie du das gesagt hast." One guy in his 50s just started crying. Ein Mann in seinen, der ist ungefähr 50, der hat zu weinen angefangen. Because he had been in prison a long time. Weil er sehr lange im Gefängnis war. He said, "Man, I am so disappointed with my life." Und er hat gesagt, ich bin so enttäuscht von meinem I can Leben. Be disappointed with my looks. Du kannst enttäuscht sein von deinem Aussehen. My feelings. Gefühlen. My thoughts. Deinen Gedanken. My habits. Deinen Mustern oder Gewohnheiten, deine Entscheidungen. This is my whole life. Du kannst mit deinem ganzen Leben enttäuscht sein. My dreams, my abilities. Deine Träume, deine Fähigkeiten. The progress I make. Den Fortschritt, den du machst. Am I ever gonna learn? Werde ich jemals irgendwas dazulernen? I can be disappointed at my attitude and my impatience. Ich kann enttäuscht sein von meiner Ungeduld oder meiner Haltung. My whole spiritual progress. It's like, am I even growing? Bewege ich mich eigentlich geistlich irgendwie weiter? I like this verse here in 1 Corinthians 15:10. Mir gefällt dieser Vers 1. Korinther 15:10. By the grace of God, I am what I am. Aber durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. And that sets me free. Und das setzt mich frei. When I'm so disappointed with myself. Wenn ich so enttäuscht bin von mir selbst. When I go to a conference and I hear these incredible preachers. Wenn ich zu einer Konferenz fahre und ich höre dort, wie gepredigt wird. I think, am I kidding myself? What am I doing? Dann denke ich mir, was mache ich? I shouldn't even be a preacher. These guys are so incredible. Vielleicht sollte ich gar nicht predigen. Die sind so toll. Do something else. I mean, I'm like. Vielleicht sollte ich was anderes machen. These guys are so funny. They know so much. They like. Die haben so viel Humor und die wissen so viel. And unless I quote this to myself. Und wenn ich mir nicht diesen Vers immer wieder vorsage. My disappointment with myself will begin to consume me. Dann wird die Enttäuschung, die ich von mir selbst habe, anfangen, mich zu einzunehmen. And this verse has saved my heart and my mind and my soul many, many, many, many times. Und dieser Vers hat mich schon so oft gerettet. I am what I am. Ich bin, was ich bin. By the grace of God. Durch die Gnade Gottes. That's what I am. Das bin ich. And if we can grasp that we are what we are by His grace. Und wenn wir das verstehen können, nur im Ansatz verstehen können, was wir sind durch die Gnade Gottes. It will set me free for the next part of the verse. Dann wird mich das frei machen für den nächsten Teil. And His grace was not in vain toward me. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen. I worked harder than them all. Sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. It was His grace. Aber es war nicht ich, sondern seine Gnade. The most disappointing thing that we're ever going to experience. Das enttäuschendste, was uns jemals passieren wird, is when we stand before Jesus one day. Ist, wenn wir eines Tages vor Jesus stehen. And we realize. Und wir draufkommen. That we were only a poor copy of somebody else. Dass wir einfach nur eine billige Kopie von irgendjemand anderem waren. God says, "Why didn't you just be who I made you to be?" Warum warst und er fragt uns, warum warst du nicht einfach das Original? Why were you so disappointed with yourself? Warum bist du so enttäuscht von dir selbst? You didn't have his gifts, so you couldn't do what she could do. Du hattest nicht seine Fähigkeiten oder ihre Fähigkeiten. I mean, I wish so much that I was like Mike and Michi Steib on the computer. Ich wünsche mir so sehr, dass ich so wäre wie der Mike oder wie jemand anderer. I'm like so disappointed in my computer capabilities. Ich bin so enttäuscht von meinen Computerkenntnissen. I just can't get it. Like Michi Steib gets on my computer and go do, do, do, do, do, do, do, do, and suddenly it's like. Ich kann es einfach nicht. Und der Michi, der macht das ganz schnell. I said, do that again, but 100 times slower. Und ich sage, mach das nochmal, aber bitte 100-mal langsamer. What is wrong with me? I don't get it. Warum verstehe ich das nicht? Warum kann ich das nicht? Why can't I get this language? What is wrong with me? Warum kann ich diese Sprache nicht? I have worked so hard on this language. Ich habe so hart daran gearbeitet. And I work so hard on it at home. Und ich habe so lange zu Hause daran gearbeitet. And I get somewhere in front of some Beamter somewhere at Obi or somewhere some office and everything's tied up. Und ich bin mit irgendeinem Beamten konfrontiert oder mit einem Obi-Mitarbeiter und irgendwie geht nichts mehr. Was? Woher kommen Sie? Where are you from? Oh, come on. Come on. And you get so disappointed, it begins to eat you up. Und man wird so enttäuscht von sich selbst und es beginnt an einem zu nagen. But when we are who we are by his grace, aber wenn wir so sind, wie er uns gemacht hat, durch seine Gnade, then we can function in what we do best, dann können wir in dem aufgehen, was wir am besten können. What we like to do, und was wir auch gerne machen. Like make banners. Zum Beispiel Banner machen. I could have made those banners with my eyes closed. Ich hätte die Banner auch blind machen können. I could have made those banners when I was 5 years old. Ich hätte die Banner auch mit 5 Jahren machen können. I knew more about making and building things at 5 than most people will know in their lifetime. Ich habe mehr darüber gewusst, Sachen zusammenzubauen, wie ich 5 Jahre alt war. I told this one guy, I knew more about construction than when I was born than you do today. Ich wusste mehr über Bau als manche andere jetzt. So don't tell me what to do. It Sag was, mir nicht, was ich in tun my soll. Blood from my father. Es war einfach in meinem Blut schon von meinem Vater. And so it was a joy. Und deshalb hat es mir Freude gemacht. And yet I was at a prayer meeting with praying with some pastors. Und dennoch war ich bei einem Gebetstreffen mit mehreren Pastoren. This one guy prays for me. Und der eine, der hat für mich gebetet. And says, Lord, I just pray, give Rob strength as he finishes these banners with his team. Herr, gib dem Rob Kraft, diese Banner-Sache zu vollenden. And bless him, no matter what they're saying. Und segne ihn, egal was da draufsteht auf den Bannern. Amen. Amen. No, what people are saying. Egal, was die Leute von den Bannern halten. Amen. Amen. I said, what are people saying? Was sagen die Leute leicht? He said, well, these pastors are making fun of you. Naja, die Pastoren, die machen sich lustig über dich. Better to do. Hast du nichts Besseres zu tun? And they're just making fun. Und sie lachen dich einfach aus. Because I'm the only one in the country that's doing that. Weil ich der Einzige in diesem Land bin, der sich um die Banner kümmert. I know how to do it. Weil ich weiß, wie es geht. Because I am what I am by the grace of God. Weil ich bin, was ich bin, durch die Gnade Gottes. And if I live my whole life trying to please people, und wenn ich mein ganzes Leben lang damit beschäftigt bin, allen zu gefallen, so that I am what they want me to be, damit ich das bin, was sie von mir erwarten, I will never do anything that gives me joy, dann werde ich nie irgendwas machen, was mir Freude macht, and I'll never do anything good, und dann werde ich auch nichts Gutes tun, because it's not me. Weil das bin nicht ich. So why not just be me? Also warum kann ich nicht ich sein? And just don't be so disappointed with yourself. Und nicht so enttäuscht sein von mir selbst. And just discover who God has made you to be and be unique. Einfach entdecke einfach, wer du bist und zu was dich that Gott gemacht hat. That just releases us from the disappointment we have with ourselves. Und das macht uns einfach frei von der Enttäuschung, die wir mit Because uns selbst haben. Nobody can be you. Weil niemand so sein kann wie du. Right? So number two. Zweitens. Disappointment with those close to me. Enttäuschung mit denen, die dir am nächsten stehen. That can be with your wife or husband. Mit deinem Ehepartner. Your kids, your mom, your dad. Vater, Mutter, Kinder. Your friends, your colleagues at work. Arbeitskollegen, Freunde. Your mother-in-law. Schwiegermutter. Father-in-law, your son-in-law. Schwiegervater. It's just disappointment with the people closest to you. Einfach Enttäuschungen mit eurem nächsten Umfeld. People on the operations team. On the operations team. Im Leitungsteam. People are closest to you. Menschen, mit denen but the interesting thing is this. Und das Interessante ist, we will always be disappointed with the people who are closest to us. Wir werden immer enttäuscht sein von den Menschen, die uns am nächsten stehen. But aber they will always be disappointed with us as well. Aber sie werden auch immer von uns enttäuscht sein. Because we're all human. Weil wir alle menschlich sind. And this is where mercy and grace come in. Und da kommen Gnade und Barmherzigkeit ins Spiel. Freely you've received, freely give. Du hast frei empfangen, also gib frei weiter. They will know you're my disciples if you love each other. Sie werden wissen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr euch liebt. Forgive as I have forgiven you. Vergebt einander, wie ich euch vergeben habe. Ephesians 4:32. Epheser 4:32. Yeah, forgive as you've been forgiven. Vergebt, so wie ich euch vergeben habe. Jesus in the midst makes all the difference. Jesus im Zentrum macht den ganzen Unterschied. Because we're all human. Weil wir alle menschlich sind. And we all disappoint people. Und wir enttäuschen alle mal jemanden. I disappointed my father. Ich habe meinen Vater enttäuscht. He was a master craftsman. He was incredible. Er war ein wahnsinnig toller Handwerker. I don't even know 5% of what my father knew. Ich weiß nicht mal 5% von dem, was mein Vater wusste. And yet, when I became a Christian at 18, aber dennoch, als ich Christ wurde mit 18, and I remember I was 19 years old, und ich erinnere mich, ich war 19, I had a tie on with a tweed jacket, ich hatte Krawatte und Sakko an, and I had a briefcase, 19 years old, briefcase, that was cool. Und ich hatte so, so eine Tasche, eine Aktentasche. Yeah, and the pastor picked me up in his red Eldorado. Und der Pastor hat mich in seinem roten Eldorado abgeholt. And I got in a car with him and I drove off to do a service somewhere. Und ich bin in das Auto eingestiegen, um mit ihm zu einem Gottesdienst zu fahren. And I was a song leader, he was a preacher. Und ich habe Lobpreis gemacht und er hat gepredigt. And my mother told me what my father said as we drove away. Und meine Mutter hat mir dann erzählt, was mein Vater gesagt hat, als wir weggefahren sind. He said, so my dream of having a business with my sons. Also mein Traum, dass ich mal ein Geschäft eröffnen würde mit meinen Söhnen gemeinsam. No longer exists. Den Traum gibt es nicht mehr. If I'm gonna follow God, I'm gonna disappoint a lot of people. Wenn wir Gott nachfolgen, werden wir viele Menschen enttäuschen. I cannot do God's will without disappointing people. Ich kann nicht Gottes Willen tun, ohne irgendjemanden zu enttäuschen. Das geht nicht. It's just life. Das ist im Leben so. If I want to please God, I'm going to disappoint this person or somebody. Wenn ich Gott nachfolge, dann werde ich irgendjemanden enttäuschen. Every decision I make in the Lord is going to disappoint somebody. Jede Entscheidung, die ich in Christus treffe, wird jemanden enttäuschen. How many people hear that somebody got married and suddenly, oh man, oh he got her, oh she got him. Zum Beispiel, wenn jemand heiratet und danach hört man, ah, der hat die gekriegt oder die hat den gekriegt. This is not good. Das ist nicht gut. I am so disappointed. Ich bin echt enttäuscht. Right? Next point. Number three. Drittens. Disappointed with those who lead me. Enttäuschung mit Führungskräften oder unseren Leitern. Lead the country or the community. Die das Land regieren oder wherever I work. Oder die Gemeinde oder am Arbeitsplatz. Or in the church. In der Kirche oder Gemeinde, in the school, the family, in Schulen, in der Familie, kind of group activity or sports. Oder die bei irgendeiner Gruppenaktivität des Leitens. Ich habe so viele Enttäuschungen gehabt mit Leuten, denen ich gefolgt bin in der Vergangenheit. The majority. Die meisten davon. Just crazy, crazy things. Es sind echt verrückte Dinge passiert. You think, what in the world is happening? Und wir denken, was passiert da? But I've experienced that I have also disappointed a lot of people. Aber ich habe auch erfahren, dass ich auch einige Leute enttäuscht habe. People's expectations of Christian leaders are so high. Die Erwartungen, die Leute an christliche Leiter haben, sind echt hoch. Like you try this, 200, 300 people want to be your best friend. So 200, 300 Leute möchten deine besten Freunde sein. People invite you, they invite you to lunch like you're their closest friend. Sie laden dich zum Mittagessen ein, als wärst du ihr bester Freund. How are you going to have 300 close friends? Wie schaffst du das, 300 beste Freunde zu haben? Nobody has more than 6 close friends. Niemand hat mehr als 6 gute Freunde. The pastor has to have 300. Aber der Pastor hat 300. I had a couple invite us for dinner. Ein Ehepaar hat uns zum Essen eingeladen. And we sat down for dinner. Und wir haben uns hingesetzt zum and Essen. And the guy said to me, und der Mann hat zu mir gesagt, do you know why I invited you? Weißt du, warum ich dich eingeladen habe? No. Nein. He said, because you have not been here for exactly 10 years now. Weil du 10 Jahre lang schon nicht mehr hier warst. So what? Ja, und? So what? Ja, und? 10 years. 10 Jahre. You haven't been in my home. 10 years. Du warst schon 10 Jahre nicht mehr bei mir zu Hause. He wasn't even close to me. Der war mir nicht mal nah. He wasn't really a friend. He was just someone I knew in the church. Der war nicht mal ein Freund, den habe ich einfach aus der Gemeinde gekannt. Somebody I had visited once, you know. Jemanden, den ich mal besucht habe. Expectations are so high. Aber die Erwartungen sind so hoch. It's like you're like Superman, you know. Es ist so, wie wenn du Superman wärst. And so people get disappointed. Also enttäuscht man Menschen. People leave for like the strangest reasons. Und die Menschen gehen oder verlassen die Gemeinde aus verschiedenen Gründen. You didn't shake someone's hand because you were stressed out. Weil du jemanden die Hand nicht geschüttelt hast, weil du im Stress warst. You were on the morning worship team, you were on the evening worship team. Weil du in der Früh Lobpreis gemacht hast und am Abend. bass player in the morning was sick, the guy in the evening was sick. Und weil in der Früh jemand krank war und am Abend jemand krank war. You're stressed out because you had to study. Und du ja, bist gestresst, weil du lernen musstest. You walk by someone, you didn't shake their hand. Du gehst an jemanden vorbei und vergisst die Hand zu der Person zu schütteln. I am so disappointed. Ich bin so enttäuscht. Next point. Point four. Disappointment with those who follow. Enttäuscht mit denen, die mir nachfolgen. You are not just disappointed, I am disappointed. Nicht nur ihr seid enttäuscht, sondern auch ich bin enttäuscht. I had a good friend leave the church a few years ago. Vor ein paar Jahren hat ein guter Freund von mir die Kirche verlassen. Just vanished. Just vanished. Didn't even say goodbye, just vanished. Er hat sich nicht mal verabschiedet, er ist einfach verschwunden. So someone contacted him. Und jemand hat ihn angerufen. What's the problem? Did Pastor Rob, did he offend you? Gibt's irgendein Problem? Hat dich Pastor Rob vielleicht beleidigt? No, nothing. There's nothing between us. Nein, nein, da ist nichts zwischen uns. Why don't you come around? Warum kommst du nicht mehr vorbei? He offended a friend of mine. Na, er hat einen Freund von mir beleidigt. Who's disappointed here? I'm disappointed. Wer ist jetzt enttäuscht, du so, oder ich? That is so disappointing. Das ist einfach so enttäuschend. Like wow, Psalm 119, 165. Psalm 119. 156. Blessed are those. Gesegnet sind die. How's it go now? Blessed are they that love thy great peace have they that love thy word. Frieden haben die, die dein Wort lieben. Nothing will offend them. Nichts wird sie kränken oder beleidigen. Nothing is going to disappoint them. Nichts wird sie enttäuschen. I mean, that's what a pillar you were in this church. So eine Säule warst du in der Gemeinde? That's disappointing. Das ist echt enttäuschend. After I spent so much time, so viel Zeit mit dir verbracht habe. Investing, do your wedding and all this stuff. Ich habe in dich investiert, ich habe deine Hochzeit ausgerichtet. You don't even say goodbye. Und dann sagst du nicht mal tschüss. That's disappointing for me. Das ist für mich enttäuschend. Because you look back and you think all those hours you drive and you drive and you visit, spend time and the lunch and this and that and this and that and this and that. Weil du schaust zurück und denkst dir, ah, dort bin ich hingefahren und dort bin ich hingefahren und dort habe ich Mittag gegessen und die ganze Zeit. Do you know what I think? I think if I had spent that time learning electric guitar, wenn ich diese Zeit damit verbracht hätte, Gitarre zu üben, I'd be playing as good as Stefan today. Dann könnte ich so gut wie Stefan spielen. But I spent the time on this person. Aber ich habe diese Zeit in die Menschen investiert. It doesn't even say goodbye. Und er sagt nicht mal tschüss. That's so disappointing. Das ist so enttäuschend. But that's life. Aber so ist das Leben. I can't let disappointment turn into depression. Aber ich kann nicht zulassen, dass diese dass es zu Verzweiflung oder Depression führt. Into despair. Also von Depression in Verzweiflung. Into any kind of bitterness. Oder in irgendeine Art von Bitterkeit. Whatever. I'm going to move on with God. Ich werde einfach weitergehen mit Gott. Next point. We get disappointed with circumstances both locally and globally. Wir sind auch manchmal einfach enttäuscht von Umständen hier vor Ort oder einfach global. With the weather. Mit dem Wetter. With natural disasters. Naturkatastrophen. Like tsunamis and hurricanes. Tsunamis oder Hurricanes. And traffic jams. Oder einfach Staus. And the stock market. Und mit dem Aktienmarkt. And the interest rates. Und mit den Zinsen. And prices rising. Und mit den Preissteigerungen. And wages dropping. Und die Einkommen und die Löhne sinken. Und mit den Kriminalitätsraten. There's no pollution here, but in other places in the world. Und mit der Umweltverschmutzung, die es hier natürlich nicht gibt. And with the pesticides. Und mit Pestiziden. Yeah, they're saying that Alzheimer's, they believe now comes from pesticides. Und die neuesten Forschungen sagen, dass Alzheimer vielleicht von Pestiziden herstammt. That is disappointing. Das ist echt enttäuschend. Let's see the verse. 1 Thessalonians 5, 16, 18. 1. Thessalonicher 5, 16 bis 18. Rejoice always. Freut euch alle Zeit. This is my way out. So geht's raus. Always pray. Betet unablässig. In everything give thanks. Sagt in allem Dank. For this is the will of God for you in Christ Jesus. Denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. And if I don't do that, I'm just going to be consumed with the disappointment that's around me. Und wenn ich das nicht mache, dann werden mich diese Enttäuschungen einfach auffressen. Next verse. Next point. Disappointment with my favorite sports teams or players. Enttäuschung mit meinem Lieblingssport oder mit den Spielern. Now, what I've learned being here in Austria. Was ich gelernt habe, seitdem ich in Österreich bin. People are no longer disappointed with their team. Leute sind nicht enttäuscht von because they are happy enough when the Germans lose. Denn sie sind glücklich, wenn die Deutschen verlieren. But this year they were so disappointed because the Germans won. Aber dieses Jahr waren wir so enttäuscht, weil die Deutschen gewonnen haben. Go to the verse. It says, therefore, if you have been risen with Christ, keep seeking the things above. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist. I watched this guy on YouTube who was crying because the Patriots won. Ich habe einen Typen auf YouTube angeschaut, der geweint hat, weil die Patriots verloren haben. Like a 50-year-old guy on his knees crying. Ein 50-jähriger Mann, der auf dem Boden ist und weint. And saying, I can't take it anymore. I can't take it anymore. Ich halte es nicht aus. Ich halte es nicht aus. Und der einfach weint. He was so consumed. Der hat sich so einfangen lassen von dem. Something that doesn't matter. Von etwas, das nichts bedeutet. Keep seeking the things above. Such das, was droben ist. Where Christ is. Wo der Christus ist. Set your mind on the things above, not the things on the earth. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Now, how many people watch the Super Bowl? How many people watch also, that wie viele game? Haben den Super Bowl right. angeschaut? How many people? All right, I have to explain it. Ich muss das erklären. The Super Bowl was so disappointing. Der Super Bowl war so enttäuschend. Because Seattle was about to win the game with 20 seconds left. Weil Seattle war gerade dabei, das Spiel zu gewinnen und es waren noch 20 Sekunden übrig. They had the game in their hand. Sie hatten das Spiel quasi in der Hand. It would be something equivalent in soccer, like an open goal from like 3 meters. Das wäre ein Äquivalent zum Fußball wäre, wenn einfach ein Elfer wäre. And the goalie has fallen down. Und der Torwart ist irgendwie umgefallen. It's like, yes, just kick the ball, 20 seconds left. Und es sind nur 20 Sekunden übrig und es geht echt nur darum, reinzuschießen. Und er schießt. And the goalie sticks his hand up and he knocks it over the top of the net. Und der Torwart schafft es dann doch noch, den Ball abzuwenden. This is what happened. Genau das ist passiert. And I was so I was like sick with disappointment. Und ich war so krank vor Enttäuschung. Because it was, I had so much expectation. The end of the game was so incredible. Weil ich hatte so große Erwartungen und das Ende des Spiels, das war so toll. I made a video for you. I'm going to show you in a minute. Ich habe auch ein Video gemacht. The end of the game was so incredible. Das Spiel war so toll. And it's like yes, yes, they're coming back. They're going to win right now. Und du erwartest, sie werden gewinnen jetzt and gleich. Have 3 opportunities to just go 1 meter. Und sie hatten 3 Möglichkeiten, diesen einen Meter zu machen. To go 1 meter. Einfach nur einen Meter zu machen. And the worst possible thing in Super Bowl history happened. Und das Schlimmste, was in der Super Bowl History jemals passiert ist, ist never ever happened before. Das ist noch nie passiert. What? We're like, what? Was? No! Das no! The disappointment was so strong. Die Enttäuschung war so groß. And I'm not even from Seattle. Und ich bin noch gar nicht aus Seattle. I'm not even my favorite team. Ist nicht mal mein Lieblingsteam. I was like sick. Aber ich war I so just krank. Felt sick for a whole day. Ich habe mich dann einen Tag krank gefühlt. Russell Wilson, the Christian. This is what really killed me. Russell Wilson is a Christian. Russell Wilson ist ein Christ. Russell Wilson. Yeah. Russell Wilson. Just say Russell Wilson. Russell Wilson. Yeah, that's his name. He was the Christian. Er ist der Christ. And he was the one who was saying before the game, I must decrease and God must increase. Und er hat vor dem Spiel gesagt, ich muss kleiner werden, Gott muss größer werden. And he lost the game. Und er hat verloren. Because God said, okay. Weil Gott gesagt hat, ja, passt. No problem. Kein no problem. You want to decrease? No problem. Kein Problem. Wir machen das so, wie du not sagst. Not a problem. I will increase. Yes, yes. Ich werde größer werden. And the funny thing is that the defender who caught the ball und der Verteidiger, der den Ball gefangen hat, was a Christian. War auch Christ. And this was his first year in the NFL. Und das war sein erstes Jahr in der Liga. And it was like the first year player really who ever played in a Super Bowl. Und das war der erste, der im ersten Jahr dort gespielt hat. Because someone else was injured. Weil jemand anderer verletzt so war. So here's this young guy, he's so nervous. Und da ist dieser junge Mann, der ist so nervös. And he tells the story, he was so nervous that he was going to make a mistake and everyone was going to blame him. Und er war so nervös, einen Fehler zu machen, hat die Geschichte später erzählt. And then God spoke to him. Und dann hat Gott zu ihm gesprochen. God gave him a vision. Gott hat ihm eine Vision gegeben. This young gegeben. Guy, God gave him a vision. Dieser junge Mann, der hat eine Vision bekommen. You're going to make a big play. Du wirst ein großartiges Spiel machen. I'm going to make a big play. God just spoke to me. I'm going to make a big play. And then God gave him the wisdom. Und dann hat Gott ihm die Weisheit gegeben. To see what Russell Wilson was about to do. Zu checken, was Russell Wilson gerade dabei war zu and tun. So he jumps and he jumps in front of the other guy and catches the ball. Und dann fängt er ihm quasi den Ball ab. What is the moral of the story? Was ist die Moral der Geschichte? That there's Christians on both sides. Dass es Christen auf beiden Seiten gibt. So God is not a respecter of persons. Gott hat keine Lieblinge. Why were there Christians on the Patriots team? I don't know why. Warum waren da Christen bei den Patriots? It's so disappointing. Das ist so enttäuschend. So let's watch the video. Also schauen wir uns das and Video let's an. All be disappointed. Und lasst uns alle gemeinsam enttäuscht sein. But let's be happy for this guy. Und uns freuen für diesen. Who won the game? Der gewonnen hat. And you'll see him on the video. Ihr werdet ihn sehen. Who wins the Super Bowl? Glaubt ihr, Gott interessiert sich dafür, wer den Super Bowl he gewinnt? Could care less who wins. Es ist ihm egal. He just wants people to know him. Er möchte einfach nur, dass Leute ihn kennenlernen. And here's this young guy. He was working at a fast food restaurant a year before. Und da ist dieser junge Mann und er hat vorher in einem Fast Food Restaurant gearbeitet. And he just went to an open invitation for the Patriots. Und er ist einfach zu einem offenen Infoabend oder so he gegangen didn't even come für die out Patriots. Of college football. He was just a normal guy working at a fast food restaurant. Er hat nicht mal vorher am College Football gespielt. And 1 year later, he's in the Super Bowl. Und ein Jahr später spielt er beim Super Bowl. And he makes this play because God spoke to him. Und er macht das genauso, wie er es gemacht hat, weil Gott zu ihm gesprochen hat. Didn't tell him how to do it. He just said it's going to happen. Gott hat ihm einfach gesagt, was passieren wird. Disappointment is everywhere. Die Enttäuschung ist überall. I want to break into groups. Ich möchte, dass wir uns in Kleingruppen aufteilen. And Just two people. Immer zwei Leute zusammen. And I want you to ask someone. Ich möchte, dass ihr fragt. What is a disappointment that you experienced lately? Was ist eine Enttäuschung, die euch vor kurzem passiert ist? That is possibly blocking your relationship to God. Die möglicherweise euren Zugang zu Gott oder eure Beziehung zu Gott blockiert. Because we can't let disappointment become depression. Weil wir können das nicht zulassen, dass eine Enttäuschung auch zu einer Depression wird. Wir müssen einfach mit jemandem reden und jemanden haben, der für uns betet. Depression is, disappointment is not sin. Enttäuschung ist keine Sünde. The person who is the most disappointed person in history, der Mensch, der die größten Enttäuschungen erlebt hat in der Geschichte, is Jesus. War Jesus. Because he died for everybody. Weil er für alle gestorben ist. He died for everybody. Er ist für jeden gestorben. And so few people believe in him. Und so wenige glauben an ihn. He gave eternal life on a platter. Er hat das ewige Leben gratis hergegeben. He says, I'm going to give the whole thing to you as a gift. Ich schenke es euch. I'm going to go to a cross and have nails driven through my hands and feet. Ich werde an ein Kreuz gehen und mich durchnageln lassen. My whole body is going to cramp. Mein ganzer Körper wird sich verkrampfen. Every muscle in my legs and arms are going to cramp until I can't even stand the pain. Jeder Muskel wird sich verkrampfen in meinen Beinen und meinen Armen, bis ich nicht mehr kann. I will suffer asphyxiation. You can't breathe. Ich werde so leiden, weil ich nicht mehr atmen können werde. That's the most painful thing to be on a cross. You can't breathe anymore. Das ist das Schmerzvollste, was man sich vorstellen kann, wenn man an einem Kreuz hängt und nicht atmen kann. You just can't push up off your legs to get air anymore. Weil man sich nicht abstützen kann und dadurch keine Luft mehr kriegt. And Jesus went through all of this. Und Jesus ist das alles durchgegangen. So that he could put eternal life on a platter. Damit er uns das ewige Leben schenken kann. And said, if you just receive it, it's yours. Du kannst es einfach empfangen, es gehört dir. And people reject it. Und Leute wollten es nicht. They don't want anything to do with him. Sie wollten nichts mit ihm zu tun Who haben. Do you think has experienced more disappointment than anyone in history but Jesus? Wer glaubt ihr, wer hat mehr Enttäuschung erlebt als Jesus? And how about the Father? Und wie geht's dem Vater? Who is disappointed in all the people who rejected his son? Der enttäuscht war von all den Menschen, die seinen Sohn abgelehnt haben. And the Holy Spirit. Und der Heilige Geist. Who was so often grieved by us. Der so oft betrübt war durch uns. Let's not let disappointment consume our life. Wir sollen es nicht zulassen, dass die Enttäuschung unser Leben einnimmt. Let's get over it and get beyond it. Lasst uns einfach drüber gehen und and weitergehen. Be priests in the house. Und Priester im Haus Gottes sein. All the days of my life. Alle Tage meines Let's Lebens. Access God no matter what the situation. Lasst uns zu, einen Zugang zu Gott finden, egal was für eine Situation. Any place, jederzeit, in any condition, egal wo, egal unter welchen Umständen, as long as you're honest. Solange du ehrlich bist. Let's pray. Lasst uns beten. Maybe there's somebody here tonight, vielleicht ist heute jemand hier and you've never given your heart to Jesus. Und du hast dein Herz nie Jesus anvertraut. So if you died on the way home tonight, also wenn du heute stirbst, wenn du das Gebäude verlässt und nach Hause gehst, in a car crash, vielleicht in einem Unfall, where would you be? Wo würdest du hingehen? If you die of old age one day, where will you go? Wo würdest du hingehen? Have you ever said, Jesus, I give you my heart, I give you my life? Hast du jemals gesagt, Jesus, ich gebe dir mein Leben, mein Herz? Take away my sin. Nimm meine Sünden. Pray with me tonight. Bete heute mit mir. Say, Jesus. Sag, Jesus. Forgive me. Vergib mir. And cleanse me. Und reinige mich. Can you say those words? Kannst du diese Worte aussprechen? Jesus. Forgive me and cleanse me. Jesus, vergib mir und reinige mich. I give you my heart. Ich gebe dir mein Herz. I give you my life. Ich gebe dir mein Leben. I receive your gift. Und ich nehme deine Geschenk an. Of eternal life. Das ewige Leben. Thank you for dying for me. Danke, dass du für mich gestorben bist. Okay, let's break into groups of two. Lasst uns zusammengehen, jeweils zu zweit. Let's pray. I had an awesome time this morning. I couldn't even believe it. Ich hatte heute früh so eine tolle Zeit. Someone had such a disappointment hanging on their heart. I was blown away. Jemand hatte so eine Enttäuschung, die auf ihm Last gelastet hat. Das hat mich echt umgekotzt. It doesn't have to be your spouse. Just sit with somebody. Es muss nicht deine Frau oder dein Mann sein. Du kannst auch mit jemand anderem sitzen. You just want to pray for them. Und einfach mit der Person beten. So, share a disappointing thing and und teilt einfach eine Sache, die euch enttäuscht hat in letzter and Zeit. We'll come back. Und dann kommt zurück. Okay, let's wrap it up. Lasst uns wieder zusammenkommen. And I would like to pray. Ich möchte auch noch beten. Jesus, we thank you that you totally understand our disappointments. Herr, wir möchten dir danken, dass du unsere Enttäuschungen vollkommen verstehst. And you don't look down on us because we have them. Und du schaust nicht auf uns herab, weil wir sie haben. And thank you that often our disappointments are really his appointments with you. Und danke, Herr, dass du aus unseren Enttäuschungen einfach auch Möglichkeiten für dich schaffst. That we finally put our eyes on you. Dass wir endlich unsere Augen auf dich richten. And that we don't make an idol of people or things. Und dass wir aus Menschen oder Dingen keine Götzen machen. Or education or a career. Oder Ausbildung oder Karriere. And it's not that we need to try to take away that idol or love that person less. Und es ist nicht so, dass wir diese Götze wegnehmen müssen oder diese Person weniger lieben müssten. But that we only need to love you more. Sondern dass wir einfach dich mehr lieben. And that you would really increase. Und dass du zunimmst. So that the other things would decrease. Damit die anderen Dinge einfach abnehmen. And yet we know the only way that we can love you is with the love that you give us. Und dennoch wissen wir, dass wir dich nur lieben können durch die Liebe, die du uns gegeben hast. Herein is love. Hier in deiner Liebe. No, this is love. Darin ist Liebe. Not that we loved you. Nicht, dass wir dich lieben. But that you loved us first. Sondern dass du uns zuerst geliebt hast. And when we learn to receive your love. Und wenn wir lernen, deine Liebe zu empfangen. when we are at our lowest point, wenn wir auf unserem Tiefpunkt angelangt sind, when we are totally and absolutely disappointed, wenn wir absolut total enttäuscht sind, and in that place we receive your love, und genau dort empfangen wir deine Liebe, and we look at the cross, und wir schauen auf das Kreuz, and we see the suffering and the price that was paid, und wir sehen das Leiden und der Preis, der dort bezahlt wurde, because of love, aus Liebe. And we look at you and your love for us, und wir schauen auf dich und deine Liebe für uns, and you become bigger and greater and you take up more room in our hearts, und du wirst größer und nimmst mehr Platz in unserem Herzen ein. And so we don't have to get rid of our idols. Also wir müssen unsere Götzen nicht loswerden. We just have to look to you. Wir müssen nur unsere Augen auf dich richten. And we should let our expectation be from you. Und unsere Erwartungen auf dich richten. In Psalm 62 it says, im Psalm 62 heißt es, only in God is my soul at rest. Nur in Gott findet meine Seele Frieden. In him is my expectation. In ihm liegt meine Erwartung. Not in people. Nicht in Menschen. Not in leaders. Nicht in Führungskräften. Not in family. Nicht in der Familie. But in you. Sondern in dir. And so we thank you. Und dafür danken wir dir. For allowing disappointment. Dass du Enttäuschungen zulässt. So that our eyes would finally focus on you. Damit sich unsere Augen auf dich richten. Jesus is here and he's healing hearts right now. Jesus ist hier und er heilt Herzen jetzt gerade. And he says, I will never, no never, no never leave you or forsake you. Und er sagt, ich werde dich niemals, niemals, niemals verlassen. And he who hopes and places his trust in me will never be disappointed. Und der, der auf mich hofft und seine Erwartungen in mich legt, der wird nie enttäuscht werden. If you still want to have prayer, wenn ihr noch Gebet braucht, then the prayer team will be waiting on the sides of the stage. Dann gibt es jetzt Gebetsteams, die auf der Seite der Bühne auf euch warten. Or you can just continue for maybe 2 minutes to pray with the person you were praying with if you weren't finished. Or you can just sit quietly. Und wir geben jetzt noch 2 Minuten Zeit, damit ihr einfach fertig beten könnt mit der Person, mit der ihr vorher gebetet habt, oder einfach sitzen bleibt. And just let the Holy Spirit minister to you. Und lasst es einfach zu, dass der Heilige Geist jetzt ja euch dient. And he is called the Comforter. Er wird der Tröster genannt. So let him comfort you. Also lasst es zu, dass er euch tröstet. And Ami, can you play?